Der Exekutionsmarsch der Funktionäre des Jugendverbandes an den Universitäten und Hochschulen des ganzen Landes zur revolutionären Gedenkstätte Oun fand am 3. Juli statt. Die Exekutionsteilnehmer legten an den Bronzestatuen der großen Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il an der Kim Il-sung-Universität Blumenkorb und Sträuße nieder und verbeugten sich davor. Nach einer Startfeier marschierten die Exekutionskolonnen zum Zielort ab. Sie besichtigten die revolutionäre Gedenkstätte Oun und veranstalteten dort ein Meditations- und Gesangtreffen. Hier hatte Kim Jong-il während seines Studiums an der Kim Il-sung-Universität zusammen mit anderen Studenten die Militärcampingzeit verbracht und seine hervorragende ideologisch-theoretische und militärische Tätigkeit entfaltet.